Servus und herzlich willkommen zur Folge 7 von Gabelbissen, dem Podcast von Twiesers Kulinarium Blog. Leider konnte ich vorige Woche keine Folge aufnehmen. Das hat einen einfachen Grund. Und zwar habe ich mein Computersystem gewechselt. Ich bin nämlich von einem PC auf einen Mac umgestiegen. Und ihr könnt euch vorstellen, da war schon ein bisschen ein Aufwand dahinter. Ich habe auf der einen Seite Daten portieren müssen, neue Software installieren etc. etc. Alles hat viel Zeit in Anspruch genommen. Dann gibt es natürlich auch noch andere Freizeitaktivitäten. Ja, es war einfach leider keine Zeit. Ich möchte vorweg auch gleich sagen, sollte die Audioqualität heute vielleicht nicht so unter Anführungszeichen gut klingen und dass es vielleicht mal einen kleinen Ausschlag gibt etc., dann liegt es daran, dass ich neue Software verwende. Und da habe ich den Dreh noch nicht so wirklich 100% heraus und ja, aber man lernt mit der Zeit und wird besser. Also entschuldigt es, sollte es irgendwelche Peaks etc. geben. Ja, um was wird es in der heutigen Folge gehen? Und zwar möchte ich mit dieser Folge eine Frage oder eine Anregung mehr oder weniger beantworten, nachgehen. Und so hat mich vor einigen Wochen der Marc oder per Twitter besser bekannt als der Webanhalter angeschrieben und gemeint, ob ich nicht einmal eine Folge zu Geselchten machen könnte. Und vielleicht auch gleich den Unterschied zwischen dem bei uns bekannten Produkt und dem deutschen Kassler erzählen könnte. Die Idee hat mir ehrlich gesagt super gefallen und ja, somit präsentiere ich heute Geselchtes. Wie schon von den letzten Folgen her bekannt, fange ich mit Geschichtlichen an. Die Technik des Fleischkonservierens ist eigentlich schon sehr, sehr lange bekannt. Es geht bis auf das Altertum zurück. Hier haben die Babylonier und Sumerer bereits gewusst oder festgestellt, dass man Salz wunderbar als Konservierungsmittel für Fleisch verwenden kann. Sprich, das waren die ersten, die mehr oder weniger gesurt, sprich gepökelt haben. In Europa haben die Mönche diese Technik übernommen und haben sie mehr oder weniger verfeinert. Bei ihnen war es auf der einen Seite das Ziel, das Fleisch zu konservieren und auf der anderen Seite auch, um den kulinarischen Genuss zu erhöhen. Sprich, mit den verschiedenen Räuchertechniken den Geschmack zu verändern, mit der Zugabe spezieller Gewürze das Ganze zu beeinflussen etc. etc. Sprich, man hatte hier zwei Ziele. Um ein gutes Geselchtes zu machen, muss man das zunächst pökeln. Und hier gab es im Laufe der Zeit eigentlich auch große Veränderungen. Zu Beginn hat man das Ganze eigentlich mit Steinsalz oder Meersalz gemacht und dann vielleicht noch mit ein paar Gewürzen ergänzt, wie zum Beispiel Wacholderbeeren oder Kümmel oder auch Koriander, Pfeffer, Knoblauch und auch Lorbeerblätter. Mit der Zeit hat man die Technik immer mehr verfeinert und man wollte einfach Neues haben. Das Problem, das man hat, das unter Anführungszeichen Problem, wenn man mit reinem Stein oder Meersalz pökelt, ist das, dass das Fleisch mit der Zeit gräulich wird. Das ist optisch fürs Auge ja nicht gerade so ansprechend. Man, für mich überhaupt kein Problem, aber ja, ist halt nicht so schön. Und so hatte man die Idee, das Ganze zu erweitern. Und da hat man zunächst auf Nitrat, sprich Salpeter, gesetzt. Das hat die Eigenschaft, dass sich beim Pökeln das Fleisch schön rosa verfärbt. Und das ist ja durchaus für unsere Augen kulinarisch ansprechender. Wie wir wissen, ist Nitrat nicht gerade das gesündeste, aber wie Paracelsus schon immer gesagt hat, auf die Dosis kommt's an. Das heißt, wenn man nur ab und zu ein Geselchtes isst und nicht jeden Tag gleich 1 bis 2 Kilo, gut, das wird eh niemand schaffen, ist es überhaupt kein Problem. Mit der Zeit hat sich die Technik übrigens auch hier weiterentwickelt. Und anstelle von Nitrat kam immer mehr das Nitrit zum Vorschein. Und heutzutage wird, so habe ich es zumindest gelesen, hauptsächlich Nitrit beim Pökeln verwendet. Aber es ist natürlich überhaupt kein Problem, wenn man auch, wie vorhin schon erwähnt, nur normales Salz nimmt. Hat den gleichen Effekt, sieht halt optisch nicht so schön aus. Das typische österreichische Geselchte geht ja eigentlich auf unser Bauerntum zurück. Damals hat es eigentlich noch nicht Tiefkühltruhen oder Kühlschränke gegeben und so musste man mehr oder weniger andere Wege finden, Fleisch haltbar zu machen. Und da kam man natürlich auf die Idee, das Ganze zu pökeln. Und zwar war es das Ziel, immerhin einen Fleischvorrat für ein ganzes Jahr zu schaffen. Die Schlachtung war traditionell immer im späten Herbst und dann wurde eben das Fleisch gepökelt und anschließend geräuchert. Woher das Räuchern hier genau kommt, weiß man nicht so ganz, aber man hätte eine Vermutung. Und zwar dürfte diese Technik zu Zeiten der Rauchkuchel entstanden sein. Rauchkuchel, nur kurz zur Erklärung, ist eine spezielle, unter Anführungszeichen, spezielle Art von Küche. Und zwar wird hier über offenem Feuer gekocht, ohne jetzt einen nennenswerten Schornstein zu haben, so wie man es heutzutage kennt. Und es hat natürlich den gewissen Nebeneffekt, dass sich an der Decke des Zimmers der ganze Rauch breit gemacht hat und eben durch Löcher in der Seitenwand abgezogen sind. Sprich, da war zu der Zeit Rauch überall präsent. Weiters hatte man zu jener Zeit das Problem, dass Mäuse, Ratten etc. in die Stuben kamen, und wenn da etwas eher unten gelegen ist, wie jetzt Fleisch, haben die Tiere das angeknappert. Und so hat man sich an ganz einfachen Hilfsmittel bedient und hat das Fleisch einfach an den Dielen, sprich an der Decke, aufgehängt. So, an der Decke war der ganze Rauch. Und das hatte den Nebeneffekt, dass das Fleisch mit der Zeit geräuchert wurde. Und zwar spricht man dann vom Dielenräuchern, aber da komme ich dann später noch einmal dazu. Und erst viel später, mit der Erfindung der Schornsteine, wurde bewusst geräuchert. Und so hat man da einfach das Fleisch im Schornstein reingehängt und es wurde somit geräuchert. Und noch viel, viel später wurde erst die Selchkammer erfunden. Sprich, ein eigener, unter Anführungszeichen, Ofen, mit dem man das Fleisch extra geselcht hat. Das war meistens im Hof oder bei manchen Bauernhöfen auch am Dachboden. Interessant ist übrigens auch, wo der Begriff Selchen eigentlich herkommt. Und zwar aus dem Althochdeutschen. Und hier vom Wort Arselchan. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes als trocknen oder dörren. Ja, und beim Bökeln, da weiß man nicht so ganz genau, wo der Begriff wirklich herkommt. Man vermutet, ja, dass es von Gillis Beutel stammt. Das ist ein Holländer, der im Jahr 1397 verstorben ist. Wieso man das vermutet, kann ich nicht sagen, denn da gibt es leider keine genaueren Informationen dazu. Gut, jetzt habe ich euch ja schon einiges Geschichtliches zum Geselchten erzählt. Jetzt kommen wir mal zur Zubereitung, also sprich, wie mache ich eigentlich ein Geselchtes? Was man mal benötigt, ist Schweinefleisch. Und hier kann man variieren. Man kann auf der einen Seite einen schön durchzogenen Schopf nehmen. Das hat den Vorteil, dass das Geselchte im Nachhinein noch schön saftig ist. Man kann aber auch durchaus ein eher mageres Karree verwenden. Hier hat man aber das Risiko, dass das Geselchte im Nachhinein zu trocken ist und ja, das ist dann halt nicht so schön zu essen wie ein schön saftiges Stück Fleisch. Und natürlich würden sie auch noch viele, viele andere Fleischstücke vom Schwein anbieten. Gut, jetzt haben wir unser Stück Fleisch. Was kommt als nächstes? Und jetzt müssen wir das einmal suhen, sprich pökeln. Und hier gibt es im Großen und Ganzen zwei verschiedene Arten, wie ich ein Fleisch pökeln kann. Ich habe das übrigens selbst mal gemacht, weil ich auch selbst schon mal Fleisch geräuchert habe. Und ich habe mich für die Nass-Suhe entschieden. Das Ganze läuft wie folgt ab. Ich habe mein Stück Fleisch und lege es in eine Salzlake ein. Die Salzlake muss natürlich einen bestimmten Sättigungsgrad erreicht haben. Zusätzlich zu dem Ganzen gebe ich noch meine Gewürze dazu. Ich habe damals zum Beispiel Wacholderbeeren genommen, Lorbeer war drinnen, Kümmel und noch ein paar andere Sachen mehr. Das Ganze muss man einmal aufkochen und im Anschluss wird das Fleisch in einem Bottich aufeinander gestapelt und mit der Nass-Suhe übergossen. Und danach legt man ein Brett drauf und beschwert das Ganze und lässt es für so circa, sage ich mal, 4 Wochen schön durchziehen. Und danach muss man das Ganze aus dieser Lake rausholen und dann sollte man es unbedingt abwaschen. Würde man das nicht machen, wird das Ganze, sagen wir mal, ein bisschen zu salzig und naja, da ist der kulinarische Genuss vielleicht nicht so groß. Hat man das Ganze abgewaschen, muss es noch getrocknet werden und erst dann geht man zum Selchen über. Eine weitere Methode wäre das Trockenpökeln. Hier setzt man auf eine reine trockene Mischung von dem Pökelsalz und den Gewürzen, die man verwenden möchte. Das Ganze wird schön durchgemischt und im Anschluss werden die Fleischstücke eingerieben. Solltet ihr das mal selbst machen wollen, ein gut gemeinter Tipp von mir. Verwendet unbedingt einmal Handschuhe. diese Salzmischung ist nämlich so aggressiv. Und wenn ich da immer das Fleisch einreibe, kann es passieren, dass es meiner Haut alles andere als gut tut. Und ja, das kann sie dann durchaus ein bisschen lösen. Und das wollen wir ehrlich gesagt nicht haben, oder? Hat man das Ganze schön eingerieben, kommt es am besten in einen Holzbottich. Das wird dann schön übereinander geschlichtet und ganz oben drauf kommt dann mal eine Holzplatte, die das Ganze abdeckt. Und dann beschwert man das Ganze noch mit einem Stein. Zur Sicherheit vielleicht noch ein bisschen eine Folie oben drüber, damit von außen kein Einfluss mehr herrscht. Und das lässt man dann einige Zeit lang pökeln. Man hat den Vorteil, dass es nicht so lange dauert wie das Nasspökeln, hat aber den Nachteil, dass es auch für das Fleisch, wie soll ich sagen, nicht von Vorteil sein kann. Sprich, dass es die Struktur ein bisschen verändert und das schmeckt dann nicht mehr so gut. Ja, und eine Variante würde es noch geben. Eine eigene ist es nicht unbedingt. Und zwar hängt das Ganze mit dem Nasspökeln zusammen. Und diese findet vor allem im industriellen Bereich ihren Einsatz. Und zwar spricht man vom Spritzpökeln. Hier wird das Fleisch nicht in die Salzlake eingelegt. Nein, wie der Name vermuten lässt, wird das Ganze angespritzt mit dieser Lake immer wieder und leicht einmassiert. So, jetzt haben wir unser Fleisch einmal schön gepökelt. Und jetzt können wir zum Räuchern übergehen. Und beim Räuchern können wir im Endeffekt zwischen drei Hauptarten unterscheiden. In Österreich kommt beim Geselchten im Großen und Ganzen das Warm- bzw. Heißräuchern zum Einsatz. Heißräuchern funktioniert wie folgt. Und zwar wird das Ganze hier bei einer Temperatur von 50 bis maximal 85 Grad Celsius geräuchert und somit auch gleichzeitig gegart. Hat den Nachteil, dass es nicht so lange haltbar ist, wie zum Beispiel kalt geräuchertes Fleisch, hat aber wiederum den Vorteil, dass ich es gleich gegart habe und somit nach dem Räuchern sofort verzehren könnte. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist oder kann sein, dass das Fleisch austrocknet. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Karree verwendet, könnte es zu trocken werden und, naja, wie schon gesagt, ist er dann nicht mehr so gut. Klassischerweise wird warm geräuchert und das ist der Unterschied zum Heißräuchern besteht darin, dass die Maximaltemperatur hier bei 50 Grad Celsius liegt. Das dauert übrigens dann mehrere Stunden, kann aber auch Tage dauern, je nachdem wie viel Fleisch man hat und wie groß das ist. Und traditionell wird hier beim Räuchern übrigens Buchenholz verwendet. Und eventuell, je nachdem welchen Geschmack man haben möchte, wird das Ganze noch mit Wacholderholz angereichert. Und dadurch gibt es dann wirklich einen schön kräftiger Geschmack. In Österreich gibt es übrigens auch noch zwei Unterschiede zwischen dem Westen und dem Osten, was die Färbung des Fleisches betrifft. Leute im Westen bevorzugen eher ein Geselchtes mit einer schön dunklen Farbe. Im Osten hingegen bevorzugt man wieder ein Stück Fleisch, das eine hellere Farbe hat, sprich so einen schönen Braunton. Nach einigen Stunden, sprich wenn der Räuchervorgang abgeschlossen wurde, kann man das Fleisch aus der Selchkammer holen. Und dann ist noch wichtig, dass man das Ganze einmal ordentlich erhitzt. Denn dadurch, dass die Temperatur beim Räuchern nicht so hoch war, ist das Fleisch noch nicht gar. Und das muss man halt nochmal einmal durch Kochen oder durch sonstige Erhitzungsmethoden warm machen und dann ist es fertig. Hier auch noch ein kleiner Tipp von mir. Und zwar haben wir damals den Fehler gemacht. Durch den Räuchervorgang wird natürlich vom Inneren des Fleisches der Saft herausgetrieben. Und wenn man das Ganze gesurt hat, ist natürlich viel Salz im Fleisch drinnen. Darum sollte man nach dem Räuchern das Fleisch nochmals mit Wasser abwaschen. Denn sonst hat man Salzablagerungen an der Haut. Und ja, das ist halt dann ein bisschen salzig und kann zu etwas Durst führen. Also unbedingt das Fleisch nachher abwaschen. So, eine weitere Methode wäre das Kalträuchern. Und diese Methode kommt hauptsächlich bei Rohschinken oder Rohwurst zum Einsatz. Kalträuchern kann mehrere Stunden bzw. sogar mehrere Tage dauern. Und die Temperatur liegt hier nie über 25 Grad Celsius. Man verwendet auch hier eher ein hartes Holz, aber man kann auch ein weicheres Holz, wie zum Beispiel Tanne, verwenden. Und das kommt zum Beispiel beim Schwarzwälder Rohschinken zum Einsatz. Ist ja auch eine geräucherte Ware. Und um diese spezielle Färbung zu erhalten und den speziellen Geschmack, setzt man hier auf Tannenholz. Und eine dritte und nicht so ganz mehr bekannte Art wäre das Dielenräuchern. Da Darunter versteht man eine spezielle Variante, und zwar wird hier über offenem Feuer oder einem Schwelbrand von Sägespänen das Fleisch an den Dielen in einem Raum geräuchert. Das ist ja was, ein größerer Raum, und hier herrscht keine speziell erhöhte Temperatur, sondern maximale Raumtemperatur. Beziehungsweise im Winter kann es natürlich auch kühler sein. Es kommt ganz auf die klimatischen Bedingungen an. Und dieser Vorgang dauert am längsten von allen dreien, denn hier räuchert man in Summe 4 bis 5 Monate. Also das ist wirklich ganz schön lang. Das hat aber auch einen kleinen Vorteil. Und zwar, das Fleisch wird dadurch um einiges haltbarer. Mein kaltgeräuchertes Fleisch ist ja auch schon um einiges haltbarer als warmgeräuchertes, aber das dielengeräucherte ist noch um ein Vielfaches haltbarer. Nur welche Arten von Gesälchten gibt es, beziehungsweise was genau ist jetzt der Unterschied zu dem in Deutschland bekannten Kassler? Das klassische in österreichische Gesälchte wird zunächst einmal gepökelt, danach warm geräuchert, nicht heiß, es wird warm geräuchert, und vor dem Verkauf wird es beim Fleisch noch einmal durcherhitzt, damit es, wie ich schon vorher erwähnt habe, mehr oder weniger gegart wird. Weitere in Österreich erhältliche gesächte Schmankerl wären zum Beispiel die Schwarzwurzen. Das ist eine sehr lange und besonders dunkel geräucherte Spezialität aus Oberösterreich. Das ist jetzt nicht so ein normales Stück Fleisch, sondern geht schon mehr in die Richtung Speck. Eine weitere Variante wäre zum Beispiel Teilsames. Das ist ein eher heller geräucherter Schinken und kommt zum Beispiel gern bei Schinkenfleckerl zum Einsatz. Dazu dann später übrigens mehr. In Oberösterreich kennt man übrigens noch eine spezielle Variante vom Geräucherten. Das wäre das Morstbratl. Das ist ein mageres Schweinskarree, das kalt geräuchert wird und im Anschluss reift es 3 Monate. Und hier ist es übrigens auch regional abhängig, welche Würzung verwendet wird. Und übrigens, das Morstbratl darf man nicht verwechseln mit einem Mostbratl. Mostbratl wäre eigentlich ein normaler Schopfbraten, der im Birnenmost gegart wurde. Wunderbar, hat aber nichts mit unserem Gesäuchten zu tun. Und eine ganz spezielle Spezialität aus der Oststeiermark wäre die Ruckwurst. Ich habe eigentlich nie von Wurst heute gesprochen und jetzt erwähne ich doch eine. Ja, der Name drückt hier. Ruckwurst hat jetzt nichts mit uns bekannter Wurst zu tun, sondern ist einfach ein spezielles Stück Fleisch vom Schwein, vom Rücken oder Rucken, wie man bei uns sagen würde. Und da handelt es sich um eine kaltgeräucherte Spezialität, die ähnlich dem Morstbratl ist. Denn eine weitere Spezialität von geräuchertem Fleisch in Österreich wären Saumeisen. Saumeisen stammen aus dem Waldviertel und das Ganze wird folgendermaßen zubereitet. Man hat ein Gesälchtes, das Ganze wird fein faschiert und mit Gewürzen verfeinert. Im Anschluss formt man das Ganze zu kleinen Knödeln und bindet es mit einem Schweinsnetz zusammen. Man kann es übrigens auch aus frischen Faschierten vom Schwein machen, danach würzen und formen und im Anschluss in die Selch geben. Auch kein Problem, ist auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Zubereiten kann man es dann entweder in heißem Wasser, sprich man kocht eine wunderbare Suppe daraus. Die schmeckt übrigens wunderbar am nächsten Tag, wenn man ein bisschen Rollgerste reingibt, vielleicht noch ein paar Karotten mitkocht, ist wirklich fein, fein, fein. Oder man kann das Ganze auch einfach nur im Rohr backen, beziehungsweise in der Pfanne herausbraten, wird auch gehen. Traditionell wird das Ganze übrigens mit Sauerkraut und Schmalzkartoffeln, sprich Bratkartoffeln, gegessen. Und nun möchte ich auf die Frage vom Webanhalter zurückkommen. Wie unterscheidet sich denn der Kassler von unseren gesächten Produkten? Die Grundzubereitung ist einmal ident. Das Fleisch, hier beim Kassler wird unter anderem Schweinskarree verwendet, wird zunächst gepökelt und danach für maximal 24 Stunden kalt geräuchert. Also sprich, hier wird nicht wie beim Gesächten warm, sondern kalt geräuchert, was in der Regel, ja wie wir ja wissen, bei Rohschinken gemacht wird. Doch bevor man den Kassler jetzt essen kann, muss der noch gekocht werden und erst dann ist er zum Verzehr bereit. Und man kann ihn zum Beispiel, wie es traditionell gemacht wird, mit Kohl zubereiten oder in einen Auflauf geben oder ja einfach nur kalt essen, wie man will. So, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten und komme somit zu Rezepten. In Österreich wird Gesälchtes ganz klassischerweise mit eingebranntem Sauerkraut und Semmelknödeln gegessen. Das Ganze läuft dann wie folgt ab. Ich habe einfach mein Stück Gesälchtes, erwärme das in Wasser, Da kann ich wiederum eine schöne Suppe daraus machen, mache ein paar Semmelknödeln dazu und Sauerkraut. Auf das Sauerkraut möchte ich jetzt genauer eingehen. Die Mengenangaben beziehen sich, wie meistens in meinen Folgen, auf so circa 4 Personen. Für das eingebrannte Sauerkraut benötigen wir 500 Gramm Sauerkraut, 100 Gramm geräucherter Speck, man kann aber alternativ auch ganz normales Geselchtes oder vielleicht auch Kassler verwenden, sollte eigentlich auch gehen. Dann benötigt man noch 300 Milliliter Brühe, Salz, ganz wichtig Zucker, 5 bis 6 Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter und Einbrenn, sprich Mehlschwitze. Zunächst muss man mal den Speck oder das Geselchte schön kleinwürfelig schneiden. Und danach wird es im Topf, wenn Speck ist, ausgelassen und wenn es Geselcht ist, ist es ein bisschen angebraten. Nun kommt das Sauerkraut hinzu und man rührt das Ganze mal schön kräftig durch. Im Anschluss geben wir noch die Brühe, den Wacholder und die Lorbeerblätter dazu und lassen das Ganze mal schön aufkochen. Von der Zeit her würde ich mal empfehlen, so circa 30 Minuten. Man kann es auch ein bisschen kürzer, beziehungsweise man will auch ein bisschen länger machen. Das ist jedem selbst überlassen. Nach der Garzeit schmeckt man das Ganze noch mit Salz und Zucker ab. Man kann ruhig ein bisschen mehr Zucker verwenden, das ist bei eingebranntem Sauerkraut meiner Meinung nach überhaupt kein Problem, sondern wird das Ganze auch noch, finde ich zumindest, geschmacklich wunderbar bereichern. Das Sauerkraut lässt man dann noch einmal aufkochen, die Lorbeerblätter und der Wacholder wird entfernt und zu guter Letzt wird das Ganze noch mit einer Einbrenn eingedickt. Dann schön nochmal durchrühren, aufkochen lassen und das ist servierfertig. Jetzt habe ich euch mal erklärt, wie man eine klassische Variante mit Sauerkraut zubereitet. Aber gesehen, das ist so wunderbar vielseitig einsetzbar. Und unter anderem kann man damit einen Klassiker der Wiener Küche machen. Und zwar gratinierte Schinkenfleckerl. Das muss ich gestehen, ist eine meiner Leibspeisen. Ich habe die auch schon mal im Blog beschrieben und ich möchte es heute im Podcast gern noch einmal erwähnen. Für die Schinkenfleckerl benötigen wir 400 Gramm Fleckerlnudeln. Kurz zur Erklärung, Fleckerlnudel ist eine österreichische Nudelspezialität. Das Ganze kann man sich wie folgt vorstellen. Man hätte eine Lasagneplatte vor sich liegen und würde diese in kleine quadratische Stücke schneiden. Wenn es weich ist, wird das Ganze noch ein bisschen zusammengedrückt, damit es so eine leichte Form von Mascherl hat. Und dann spricht man bei uns von Fleckerlnudel. Hat man keine Nudeln dieser Art zur Hand, kann aber durchaus auch etwas anderes nehmen. Könnte man vorstellen, dass das Ganze auch mit Fusilli, sprich Spiralnudeln, gut funktionieren könnte. Des Weiteren benötigen wir ca. 300 Gramm Geselchtes. Und hier kommt es ganz auf den eigenen Geschmack an. Man kann auf der einen Seite das Teilsame verwenden. Ist, finde ich, total gut. Man kann aber auch, wenn man es ein bisschen aromatischer haben will, ein schön kräftig geräuchertes Geselchtes verwenden. Und natürlich kann man dafür auch Kassler verwenden. Außerdem benötigen wir einen Becher Sauerrahm, einen halben Becher Schlagovers, ein Ei, einen halben Teelöffel Knoblauchgranulat. Wer nicht so gern Knoblauchgranulat verwenden möchte, kann das Ganze natürlich auch mit frischem ersetzen. Und dem würde ich aber klein würfeln und nicht durch die Presse geben. Des Weiteren benötigen wir 2 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 bis 2 Teelöffel getrockneter Liebstöckel. Muss man nicht, das ist eine Variante von mir. Wer den nicht so gerne hat, kann den ruhig weglassen, macht überhaupt nichts. Des Weiteren geriebener Käse zum Gratinieren, Salz, Pfeffer, Butter und Semmelbrösel. Wir beginnen das Rezept, indem wir unser Nudelwasser erhitzen und zum Kochen bringen und darin die Nudeln schön weich garen. In der Zwischenzeit nehmen wir unser Geselchtes und schneiden es in schöne kleine Würfel. Das Ganze geben wir in eine Schüssel hinein und vermengen es mit unserem Sauerrahm, dem Ei, dem Schlagovers, dem Salz, dem Pfeffer und den restlichen Gewürzen, die wir noch haben, damit eine schöne Masse entsteht. Wenn die Nudeln fertig gegart sind, seien wir die ganzen ab und spülen sie schön mit kaltem Wasser durch. Und das Ganze geben wir dann zu unserer Fleischmischung dazu und rühren es wirklich schön kräftig durch. Zu guter Letzt kann man es nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. jetzt ist es an der Zeit, den Backofen auf so circa 180 Grad Ober-Unterhitze vorzuheizen, beziehungsweise wenn man einen Heißluftofen hat, auf 160 Grad Celsius. Und während das Ganze so schön aufheizt, nehmen wir eine Auflaufform und buttern die schön aus und im Anschluss geben wir noch Semmelbrösel hinzu. Dann kommt noch unsere Nudelfleisch, Sauerrahm, Schlagobers etc. Mischung dazu und bestreuen es im Anschluss mit geriebenem Käse. Da kann man dann variieren, wer es nicht so gern so käsig haben möchte, gibt halt ein bisschen weniger drauf. Es kann kräftiger haben, wir können ruhig mehr geben. Also das ist im Endeffekt euch selbst überlassen, wie ihr das machen wollt. Mag ja jeder ein bisschen anders haben. So, wenn der Ofen jetzt Temperatur erreicht hat, schieben wir es ins Backrohr und lassen das Ganze 20 Minuten backen. Sobald die Zeit vorüber ist, schalten wir unseren Ofen, wenn wir es haben, auf Heißluftmodus um und erhöhen die Temperatur auf 200 Grad. Und da lassen wir es dann noch für, sagen wir mal, bis 10 Minuten drinnen, um eine schöne braune Kruste zu erhalten. Tja, das war's auch schon wieder. So einfach gehen Wiener Schinkenflecker, also die gratinierte Version. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, ist total gut. Und wenn man da einen grünen Salat dazu isst, das ist echt eine feine Sache. Die Mengenangaben vom Sauerkraut als auch von den Schinkenfleckerl findet ihr natürlich wieder bei mir im Blog unter tweezer.at. Bei den Schinkenfleckerl verlinke ich euch natürlich auch noch den Beitrag, damit ihr das Ganze bebildert habt und noch einiges detaillierter beschrieben. Ich hoffe, die heutige Folge war wieder interessant für euch. Solltet ihr selbst irgendwelche Fragen zur österreichischen Küche haben oder vielleicht Ideen, hey, du könntest doch einmal eine Sendung zum Beispiel Wiener Schnitzel machen, was auch immer. Immer nur her damit. Ihr könnt mich entweder über meinen Blog erreichen, tweezer.at. Hier findet ihr ein kleines Kontaktformular, das mir am Anschluss eine Mail schickt. Aber ihr könnt mich auch gerne in Twitter anschreiben, bei @tweezer.at oder natürlich auch in Facebook. Dort sucht ihr einfach nach Tweezers Kulinarium Blog und schon habt ihr mich gefunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wünsche bis dahin viel Spaß beim Nachkochen. Servus!